C4. Das ist Antonio González Ramírez. Er kommt aus Kuba. Er wohnt jetzt in Frankfurt. Er ist 38 Jahre alt. Das ist Thi Han Huang. Sie kommt aus Vietnam. Sie wohnt jetzt in Offenbach. Sie ist 21 Jahre alt.